Zeit kommt eine neue Kraft im Ohr, die wie ein Schlachtruf springt in jedem Ohr. Die Kraft, die ich meine Heilstörer traf. Wir sprengen alle Ketten, denn wir sind die Macht. Stärker, stärker, wir sind nicht geben. Stärker, stärker, ist unser Leben. Stärker, stärker, stärker, stärker, stärker, stärker, stärker, stärker. Deutsche Musik und deutsche Texte, deutsches Bier, ja nur das Beste. Wir von Störkraft, wir halten zusammen und so die rote Brücke verdammen. Störkraft, Störkraft, wird es ewig geben. Störkraft, Störkraft, ist unser Leben. Störkraft, Störkraft, Störkraft, Störkraft, Störkraft, Störkraft, Störkraft, Störkraft. Stärker, stärker, stärker, stärker, stärker.